Kundgabe 3786. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.05.1946. Große Trübsal, Beweis der Wahrheit des göttlichen Wortes. Der Weg zur ewigen Heimat ist dornig und mühevoll, und ganz besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Doch er ist umso kürzer, je schwerer er zu passieren ist. Das Ende ist nahe, und alle Hindernisse türmen sich noch einmal vor euch auf. Doch nach deren Überwinden könnet ihr frei einherschreiten und das geistige Reich betreten, wo alle Mühsal ein Ende gefunden hat. Und so ihr ernstlich darüber nachdenkt, muss euch das schwere Erdendasein zuvor die Gewissheit geben, dass das Ende nahe ist. Denn ich habe euch seit Beginn dieser Erlösungsperiode vorausgesagt, in welche Not und Trübsal ihr kommen werdet vor dem Ende. Dass ihr eine Not auf Erden durchleben müsset, wie sie nie zuvor gewesen ist. Und ihr könnet daraus schon die Wahrheit meines Wortes erkennen. Denn das Leid und die Not um euch ist übergroß. Und sie wird noch größer werden. Den meinen aber rufe ich zu. Geduldet euch und harret meiner Hilfe. Was unabwendbar ist, was ich verkündet habe lange Zeit zuvor, muss ich erfüllen zum Leidwesen unzähliger Menschen und zur Stärkung des Glaubens der meinen. Die Zeit der großen Trübsal ist angebrochen, und wer meines Wortes gedenket, der weiß, dass bald die letzte Stunde gekommen ist. Und er wird Zeugen von mir und meinem Wort, das Wahrheit ist und bleiben wird, bis in alle Ewigkeit. Und ob die Not noch so groß ist, sie muss euch Beweis sein für die Wahrheit meines Wortes und euren Glauben festigen. Sie muss euch Trost sein, denn ich gab euch mit dieser Voraussage auch die Verheißung, dass ich die Tage verkürzen werde, um der Auserwählten willen. Sie werden schnell vorübergehen, doch die Not muss zuvor in aller Schwere auf euch lasten, auf dass ihr erkennet, dass das Ende nahe ist. Ihr dürfet nimmermehr auf Besserung hoffen, sondern ihr müsset die Not ergeben auf euch nehmen und euch desto mehr mir anschließen, je mehr sie euch drückt. Dann ist sie für euch mehr wert wie der Besitz irdischer Güter, die ohne Bestand sind und euch nicht folgen können in die Ewigkeit. Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Haltet euch an diese Verheißung, glaubet und vertrauet mir, und jegliche Not wird für euch ertragbar sein. Leget euer Schicksal vertrauensvoll in meine Hand, und sie wird euch führen bis an euer Lebensende. Und ob der Weg auch noch so steinig ist, er führt zur Höhe, und am Ende bin ich. Am Ende warten euer die himmlischen Wohnungen in eures Vaters Hause, wo kein Leid euch drückt, wo es keine Not gibt, wo ewiger Friede ist und Seligkeit, wo euer Auge Herrlichkeiten schauen wird, von denen keines Menschen Herz sich eine Vorstellung machen kann. Glaubet an mein Wort und erkennet auch in der großen Not nur die Bestätigung meines Wortes, denn ich habe sie euch angekündigt, und sie muss sich als mein Wort erfüllen, so wie das Ende nahe ist. Darum bereitet euch nur auf das Ende vor, lasset jegliche irdische Sorge fallen, schaffet und wirket nicht mehr für die Erde, sondern nur noch für das geistige Reich. Nehmet ständig meine Kraft und Gnade in Anspruch. Bleibet in ständigem Gebet, das heißt, in ständiger Verbindung mit mir durch Gedanken und Liebeswirken. Und ihr werdet keinen Schritt zu gehen brauchen ohne mich. Ihr werdet mich als ständigen Führer zur Seite haben, und ob auch der Weg noch so dornenvoll ist, er führt dem rechten Ziel entgegen. Er führt ins Vaterhaus. Er führt zu mir, der ich, euer liebevollster Vater bin, von Ewigkeit. Amen.